Kapitel 6 Übung A1 Die vier Jahreszeiten. Hören und lesen Sie. Der Frühling. Der Regen. Es regnet. Der Wind weht. Die Wolken. Die Wärme. Der Sommer. Die Sonne scheint. Die Hitze. Der blaue Himmel. Das helle Licht. Das Gewitter. Die Sterne am Himmel. Temperatur 35 Grad. Der Herbst. Der Sturm. Der Nebel. Die kalten Nächte. Der Winter. Der Schnee. Es schneit. Das Eis. Die Kälte. Der Frost. Man friert. Temperatur minus 10 Grad.